Erster viele Zöllner und Sünder kamen zu Jesus. Sie wollten ihn hören. Zweiter die Pharisäer und Schriftgelehrten waren nicht froh. Sie sagten, dieser empfängt Sünder und isst mit ihnen. Dritter Jesus erzählte ihnen dann diese Geschichte, vierter wer von euch hat 100 Schafe? Wenn er eines verliert, lässt er die 99 in der Wüste. Er sucht das verlorene Schaf, bis er es findet. Fünfter, wenn er es findet, legt er es froh auf seine Schulter. Sechster, er geht nach Hause. Er ruft Freunde und Nachbarn. Er sagt, freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Siebter, ich sage euch, im Himmel gibt es Freude über einen Sünder, der umkehrt. Das ist mehr Freude als über 99 gute Menschen. Diese Menschen brauchen keine Umkehr. Achter, oder welche Frau hat 10 Silbermünzen? Wenn sie eine verliert, zündet sie ein Licht an. Sie kehrt das Haus und sucht sorgfältig. Sie sucht, bis sie die Münze findet. Neunter, wenn sie sie gefunden hat, ruft sie Freundinnen und Nachbarinnen. Sie sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze gefunden, die ich verloren hatte. Zehnter, so sage ich euch, es gibt Freude vor den Engeln Gottes. Sie freuen sich über einen Sünder, der umkehrt. Elfter, Jesus sagte auch, ein Mann hatte 2 Söhne. Zwölfter, der jüngere Sohn sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Teil vom Erbe. Der Vater teilte sein Geld unter die Söhne auf. Dreizehnter, wenige Tage später nahm der jüngere Sohn alles. Er reiste in ein weites Land. Dort gab er sein Geld für ein schlechtes Leben aus. 14. Er gab alles Geld aus. Dann kam eine große Hungersnot in das Land. Er hatte nichts mehr zu essen. 15. Er ging zu einem Mann in diesem Land. Der Mann schickte ihn auf seine Felder. Dort musste er Schweine hüten. 16. Er wollte die Schoten essen, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm etwas zu essen. 17. Er dachte nach und sagte, die Arbeiter meines Vaters haben viel Brot. Ich aber sterbe hier vor Hunger. 18. Ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen. Ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe falsch gehandelt vor Gott und vor dir. 19. Ich bin nicht mehr gut genug, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Arbeiter. 20. Er stand auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit weg war, sah ihn der Vater. Der Vater hatte Mitleid. Er rannte zu ihm, umarmte ihn und küsste ihn. 21. Der Sohn sagte zum Vater, Vater, ich habe falsch gehandelt vor Gott und vor dir. Ich bin nicht mehr gut genug, dein Sohn zu sein. 22. Der Vater sagte zu seinen Dienern, bringt schnell das beste Kleid. Zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. 23. Bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Wir wollen essen und uns freuen. 24. Denn mein Sohn war tot, aber er lebt wieder. Er war verloren, aber er ist gefunden. Sie begannen, sich zu freuen. 25. Sein älterer Sohn war auf dem Feld. Als er nach Hause kam, hörte er Musik und Gesang. 26. Er rief einen Diener und fragte, was los sei. 27. Der Diener sagte ihm, dein Bruder ist zurück. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen. Er hat ihn gesund wiederbekommen. 28. Der ältere Sohn wurde wütend. Er wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und sprach mit ihm. 29. Er antwortete dem Vater, ich diene dir schon viele Jahre. Ich habe nie ein Gebot von dir gebrochen. Aber du hast mir nie eine Ziege gegeben. Ich wollte mit meinen Freunden feiern. 30. Aber dieser dein Sohn hat dein Geld mit schlechten Frauen ausgegeben. Und für ihn hast du das gemästete Kalb geschlachtet. 31. Der Vater sagte zu ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Alles, was ich habe, gehört dir. 32. Wir müssen uns freuen und fröhlich sein. Denn dein Bruder war tot, aber er lebt wieder. Er war verloren, aber er ist gefunden.